unseren Weg zu gehen, beherrscht durch unsere Sucht nach mehr, können wir den Konsumieren nicht widerstehen. Wird uns sagen, dass der Schwere